der eine Punkt, der bis jetzt offen geblieben ist und der mir, wo mir unwohl in der Debatte noch ist, also ein zu großes Einvernehmen ist noch nicht aufgebrochen, nämlich das mit der Kategorie Proletariat. Ne? Also ich denke, dass es mir jetzt für diese Autoren, diese Autorenkollektiv nicht gelungen ist, das, was wir gerade aber in den Bändchen wiederholt scharf zu machen versuchen, was gerade mit dem blinden Fleck Shoah bei der SI zusammenhing, auch gerade mit dem blinden Fleck Trennung des Geschlechts, dass sie nämlich die Ambivalenz des Proletariats, wie es geht und steht, und Marx würde sagen, der Klasse an sich, wenn sie überhaupt als Klasse hervortritt, das ist ja auch noch ein Weg zur Klasse an sich überhaupt zu werden, da würde ich kurz noch was sagen wollen. Da sehe ich das viel schärfer bei der SI, dass der gute, das Bild, das spektakuläre Bild vom guten Arbeiter, das alte linkskommunistische Bild, dass die Kränkung, dass die gute Arbeiterklasse ja versagt hat, so säkular und so welthistorisch versagt hat mit der Shoah, dass sie das nicht zulassen kann und dass sie immer noch sehr, und das ist auch so eine schiefe Ebene, in der sie sich die ganze Zeit auch in ihrer Prosa, in ihrem Stil bewegt, das gute Proletariat, das eigentlich schon nur noch aufzuwachen braucht, und dann ist es das revolutionäre Subjekt, beschwört, da ist so ein Hang. Das hängt eng damit zusammen, und das ist die Ambivalenz des Proletariatsprozesses nicht scharf genug sieht, theoretisch auch. Also dass es für sie keine Rolle spielt, diese Ambivalenz, oder nur marginal eine Rolle spielt. Während wir das ja gerade durch die Erfahrungen mit den realen Klassenkämpfen, die natürlich weitergehen, und mit dem realen Verhalten und der vielberufenen Neuzusammensetzung, diesen Prozess der Neuzusammensetzungsschübe des Proletariats ab dem, wo Postone so, denke ich, in seinem Arbeitsbegriff, in seiner Neuformulierung der marxischen kritischen Theorie, wie er es nennt, Time, Labor and Social Domination, aus dem Tritt geraten ist, angesichts der neuen, wenn man das näher anguckt, der neuen sozialen Bewegung, wie man es Ende der 70er da nannte, weltweit. Wo ist jetzt das Proletariat geblieben? Also diese gute alte Frage von Adorno, die, denke ich, in deiner Darstellung nicht es trifft. Adorno hat diese Frage an die Soziologen gestellt, ironisch. Ihr lieben Soziologen, ja, ihr sucht immer nach dem empirischen Proletariat. Ja, wo ist es denn? Das Proletariat werdet ihr in der Empirie so nicht finden als eine. Da ist es eben nichts, weil es nicht revolutionär ist. Oder solange es nicht revolutionär ist, könnt ihr lange suchen. Und da beharrt Adorno an dem. Es ist nicht so, wie es bei dir sich liest, dass er den Soziologen, als hätten sie die Auskunft, ja, das Proletariat existiert ja, dann diese rhetorische Frage entgegenstellen würde. Ja, wo ist es denn? Sondern umgekehrt, ungefähr so. Und das kennzeichnet aber die Fragestellung gerade auch von Adorno, der den Klassenbegriff ja nicht loslassen will, sondern ihn konkretisieren, wie sagt er, eben festhalten, aber zugleich auch aufheben, auflösen will. Und das ist eine lange theoretische Sache, die führt zur Theorie der Staatstheorie, des integrativen Etatismus und so weiter bei Adorno. Das ist die ganze Frage des Monopols. All das ist damit verbunden und das führt natürlich zu diesen Untersuchungen und Studien der subjektiven, also der sozialpsychologischen Befindlichkeit und wo sitzt der Antisemitismus und so weiter. Also das ist dieser Doppelgang der kritischen Theorie der Frankfurter Schule, eben zwischen Empirie und empirischer Soziologie. Du schreibst an der einen Stelle auch mal sowas wie eine kritische oder mehr, also Soziologie. Das ist fraglich, ob es die überhaupt so geben kann, im Selbstverständnis von Soziologie. Aber das sind alles solche Themen. Wie kann die Streitthemen wären, wie kann theoretisch, auch mit der Hilfe des ganzen Großbetriebes der Akademie, der Gesellschaftswissenschaften, wie kann da theoretisch, empirisch der Aggregatzustand des Proletariats erforscht werden? Und wie kann da die Frage der Subjektivität, nämlich der Sprengung des falschen Ganzen als identisches Subjekt-Objekt, nämlich des automatischen Subjekts und des Automats als Subjekt, wie Marx das schreibt, wo Marx aber keinen Zweifel daran lässt, dass es dabei nicht sein Bewenden haben kann, aus der inneren Widersprüchlichkeit heraus, sondern dass die Elemente, dass dieses Objekt des automatischen Subjekts, das ja eigentlich de facto schon durch sein Handeln das Kapital produzierende, also die weltgesellschaftliche Gesamtarbeiterin ist, dass es sich auch dessen bewusst werden kann, diese Kategorie Möglichkeit, also materielle, jenseits von Geschichtspessimismus und Geschichtsoptimismus, sozusagen historisch-materialistischer Geschichtsrealismus, dass der nur die Auskunft geben kann, dass die Herausbildung der Elemente der Klasse des Bewusstseins möglich ist,